Kriegsberichtertrupp beim stellvertretenden Generalkommando 3. AK, Sprecher Kriegsberichter Ernst Otto Hieke, Ort Gefechtsstand des Kampfabschnittes B, Datum 19. Februar 1945, Kennwort Gefechtsstand vor Berlin. Als die erste Bedrohung der Reichshauptstadt durch die Bolschewisten eintrat, musste zunächst die improvisierte Verteidigung Berlins einsetzen. Es galt, den vorgeprellten Panzerspitzen und eventuell nachfolgender Infanterie sich, so gut es im Augenblick ging, entgegenzustemmen und dazu die Mittel zu benutzen, die sich gerade boten. Es herrscht ein quirlendes, pulsierendes Leben. Melder kommen und gehen. Die Offiziere der verschiedenen Waffengattungen geben einander die Tür in die Hand. Und ebenso ist es mit den Volkssturm, Polizei und HJ-Führern. Durchhaltepropaganda ach so optimistischer Nazi-PK-Berichte. Erfahrungen ausgetauscht. So wird das Netz der Verteidigung um Berlin herum. Vom Stadtkern bis weit hinaus in die Mark Brandenburg. Immer enger und dichter. Immer straffer und haltbarer gewoben.